WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt, ich lebe ohne Sex. Und ich möchte natürlich gerne mit Menschen sprechen, die ohne Sex leben. Warum lebt ihr ohne Sex? Weil ihr vielleicht einfach keine Lust auf Sex habt, weil ihr krank seid, weil eure Religion das vielleicht verbietet. Oder ihr lebt in einer leidenschaftslosen Beziehung, in der es eben keinen Sex gibt. Vielleicht ist Sex für euch aber auch abstoßend. Oder ihr seid in einem Alter, wo es sehr schwierig ist, einen Partner zu finden und müsst deshalb gezwungenermaßen auf Sex verzichten. Wie ist das, wenn man auf Sex verzichten muss? Es gibt Menschen, die sich damit sehr gut arrangieren und die sagen, das ist durchaus okay und ich kann damit gut leben. Und es gibt natürlich viele Leute, die darunter leiden. Wie ist es bei euch? Was ist bei euch der Fall? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Rolf. Und der Rolf ist 52. Guten Morgen, Rolf. Hallo, Domian. Freue mich, dass du da bist. Ich mich auch, dass ich mit dir reden kann. Ja, zu dem Thema, ich lebe ohne Sex. Ja, ich sag mal so, meine Frau und ich leben ohne Sex im Moment. Das hat aber nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil meine Frau immer wieder an Blasenentzündungen leidet. Wie lange geht das schon so? Seit 2006. Also ich muss dazu sagen, meine Frau ist 16 Jahre jünger, die ist jetzt 36. Wir sind seit 2002 zusammen, haben vorher viel Sex gehabt und dann sind plötzlich die Probleme aufgetreten. Wobei eure Sexphase ja relativ kurz war, im Gegensatz zu der Phase jetzt, wo ihr keinen Sex habt. Ja, das stimmt. Also es ist nicht so, dass wir gar keinen Sex mehr haben seit 2006, aber da haben die Blasenprobleme angefangen. Woran liegt das mit den Blasenentzündungen? Ja, wenn uns das jemand sagen könnte, da habe ich so ein bisschen auf euch, nicht auf dich. Ich weiß, dass ihr da nicht helfen könnt, aber du hast mal gesagt, die Intelligenz der Masse uns vielleicht helfen kann. Ja, das ist oft der Fall. Weil wir haben im Internet natürlich viel recherchiert und haben da festgestellt, dass diese Probleme bei Frauen gar nicht selten sind. Dass die das oft nach dem Sex Schwierigkeiten haben. Hängt das denn bei euch zusammen, definitiv mit dem Sex, dass die Blasenentzündung entsteht, wenn ihr Sex hattet? Ja, weil es immer nur dann, also gut, sie ist natürlich, die Blase ist jetzt natürlich schon empfindlich, nachdem sie schon so viele Blasenentzündungen hatte. Da muss sie dann auch aufpassen, wenn sie mal kalte Füße hat oder so, weiß sie schon, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, muss ich warm anziehen und so. Aber das heißt, wie gesagt, der Ursprung behaupte ich einfach mal, es hat beim Sex angefangen oder nach dem Sex. Ich vermute mal, dass deine Partnerin mit ihrem Urologen oder dem Frauenarzt schon alles Mögliche besprochen hat. Urologe, Frauenarzt. Sie war schon beim Osteopath oder bei einer Osteopathin, Heilpraktiker. Ja. Im Prinzip haben wir alles schon durchgespielt. Ich meine, sie hat vor, das war 2009, eine Unterleibs-OP gehabt, weil sie Papillonviren hatte. Aber das sagt der Frau oder die Frauenärztin sagt, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Wenn sie diese Entzündung hat, was tut sie dagegen? Na gut, sie probiert es erstmal mit natürlichen Mitteln. Meine Frau hat mal ein bisschen was aufgeschrieben, ich wüsste es auch nicht alles mehr. Urotablinen heißt es, Canephron, Angozin. Das sind so, ich sag mal, ein pflanzliches Antibiotika. Aber manchmal ist dann so schlimm, dass man halt dann doch meistens nachts irgendwann in der Notaufnahme stehen und dann, weil es einfach dann so starke Schmerzen sind, dass das nicht mehr aushält. Dass ihr sogar zur Notaufnahme müsst. Ja, ja. Das heißt, dann muss ein Antibiotika her. Genau, so ist es. Und das sollte man natürlich nicht so oft machen. Das sollte man nicht so oft machen. Wie ist das denn, wenn deine Frau, deine Partnerin, sich selbst befriedigt? Also haben wir vorhin auch schon, habe ich mit deinem Kollegen gesprochen, Also sie hat es auch schon mit einem Vibrator probiert und auch dann hat sie auch schon Probleme gekriegt. Weil ich sage, das ist vielleicht, hört sich jetzt blöd an in dem Zusammenhang, aber vielleicht ist es auch ein mechanisches Problem, sage ich mal. Weil das ist ja nur äußerst seltsam. Das heißt, wenn ein... Es kommt natürlich darauf an, wie sauber der Vibrator ist. Nee, also das ist schon gereinigt und alles. Ich habe mich auch schon, also es ist ja nicht so, dass ich sage, du bist schuld oder was weiß ich. Ich habe mich auch schon untersuchen lassen mit Abstriche und Spermauntersuchungen und so von der Ärzteseite. Und sie kann es dann schon immer hören, wenn der Arzt dann wieder sagt, eigentlich ist alles in Ordnung. So, jetzt lebt ihr seit 10 Jahren mit wenig Sex oder fast gar keinem Sex. Und bei einer Partnerin ist es verbunden mit sehr viel Schmerzen und Misslichkeiten. Welche Auswirkung hat dieses auf eure Beziehung? Na gut, wenn ich jetzt sagen würde, es belastet uns gar nicht, dann stimmt das nicht, aber ich sag mal so, wir kuscheln, wir nehmen uns in den Arm, wir lieben uns halt. Und arrangieren uns so damit. Aber wir sind natürlich immer noch weiter am Suchen, was könnte es sein oder wie könnte einem das weiterhelfen. Wie ist es jetzt für dich persönlich als Mann? Du hast deine Bedürfnisse, du hast deinen Druck, du hast deine Lust. Wohin mit der Lust und dem Druck? Sag mal so, man hat auch 2 gesunde Hände. Kannst du noch auffangen mit den beiden gesunden Händen? Ja, ja. Gab es Situationen, wo du schon dachtest, ich würde gerne mal wieder richtig entspannt mit einer Frau schlafen und auch vielleicht fremdgehen? Nee. Das nicht. Mit meiner Frau, ja. Mit deiner Frau schon? Das würde ich gerne wieder tun. Also es ist natürlich so, wir haben auch einen Kinderwunsch. Und da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Die Ärztin hat gesagt, oder die Ärzte haben schon gesagt, es kann sein, dass nach der Schwangerschaft, dass sich das wieder gibt. Aber wenn man natürlich nicht miteinander schlafen kann, dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Nun könnte ich mir auch vorstellen, dass deine Partnerin aufgrund dessen, dass sie fast schon damit rechnen kann, jedes Mal eine Blasenentzündung zu bekommen, dass sie deshalb gar keine Lust auf Sex hat. Weniger, sage ich mal, aber manchmal sagt es schon, ihre stinkt es, dass wir uns so nicht mehr spüren können, sage ich mal. Und ja. Ist es denn wirklich definitiv so, dass alle Blasenentzündungen der letzten Zeit zurückzuführen sind auf den Geschlechtsverkehr? Also wenn ich jetzt sagen würde, alle, nee. Na gut, aber also die allermeisten. Ja, die allermeisten. Also sie hat sich auch schon mal, wenn man draußen unterwegs war, es war dann zu kalt. Okay, kann passieren, ja. Logisch, kann passieren. Also der Zusammenhang ist ganz eindeutig da. Ja, ja. Und es gibt bisher von Seiten der Medizin keinen klugen Ratschlag, nein, was es sein könnte, wie man dagegen vorgehen könnte. Nee. Wenn deine Frau ist jünger, hast du ja gesagt. Ja. Ich höre daraus, wie du über euch und deine Beziehung sprichst, dass du sie sehr liebst. Ja. Wenn das jetzt nicht aufhört, wenn das immer so bleibt, was ist das für dich für eine Perspektive und für ein Gefühl? Also es wäre für mich jetzt kein Trennungsgrund. Weil ich habe ja in meinem Leben schon viel mitgemacht. Ich sage mal, Sex ist nicht alles, es ist wichtig eigentlich. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man zusammen Sex haben kann, sage ich mal. Darauf wollte ich gerade auch hinaus. Seid ihr denn ganz abstinent oder gibt es schon oralen Sex? Ja, hat es auch schon gegeben, ja. Aber sie sagt selber immer, sie hat dann natürlich auch Lust, mich in sich zu spüren. Und das hält sie dann manchmal auch schon davon ab, irgendwas zu machen. Verstehe. Wenn du sie oral befriedigst oder wenn du sie mit der Hand befriedigst, hat sie das dann hinterher auch? Hat sie auch schon ein leichtes, ich sage immer, ich merke ein Ziehen. Komischerweise ist es nicht gleich hinterher, manchmal oder meistens ist es erst 2 Tage hinterher sogar. Also sie war ja bei einer neuen Frau, hat eine neue Frauenärztin jetzt und die hat mal gemeint, man soll es mal wirklich mit einer Wundcreme probieren, dass man das vorher aufträgt. Also eher kein Gleitmittel nimmt, sondern eher eine Wundcreme als Gleitmittel nimmt, dass im Prinzip die Schleimhäute schon behandelt werden während dem Sex, sage ich jetzt mal. Hat aber auch nicht groß geholfen. Haben wir noch nicht probiert. Ach so, hast du noch nicht ausprobiert. Weil sie will erst mit dem, das weiß der Frauenärztin, aber das ist ja eigentlich das Problem vom Urologen, sage ich einmal. Und da hat sie jetzt demnächst einen Termin und das will sie erst noch abwarten, was der dann dazu sagt. Es ist doch so, dass wenn die Entzündung da ist, dass sie immer eine bakterielle Ursache hat. Also ich drehe es mal rum und sage, Antibiotika hilft immer. Ja, das deutet dann ja darauf hin. Genau. Lieber Rolf, du hast angerufen, um uns das zu erzählen, aber auch mit der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand von den Zuschauern und Zuhörern eine Idee hat, weil es ein weit verbreitetes Phänomen ist. Genau. Also wie gesagt, sie hat dann nochmal mit Geschäftskolleginnen gesprochen. Mhm. Dann hat manche gesagt, ja, ich habe auch dann schon eine Kur gemacht mit sowas Pflanzlichem und so weiter. Dann gibt es eine Spritzenkur, wobei das viele Nebenwirkungen hat. Das hat sie auch noch nicht ausprobiert. Du hast ja gerade schon einige Sachen aufgezählt, die sie alternativ gemacht hat. Genau. Also frage ich jetzt mal raus hier in die Kamera und ins Mikrofon, wer von euch eine Idee hat, die über das hinaus geht, was wir gerade schon gehört haben. Mailt uns doch einfach und wir reichen es dann an den Rolf weiter. Und vielleicht ist irgendetwas dabei, Rolf, was euch weiterhelfen könnte. Genau. Meine E-Mail-Adresse habt ihr ja. Wir haben alles da. Genau. Ich finde das toll, dass ihr trotzdem so zusammenhaltet. Das könnte manch ein Paar oder manch eine Beziehung auch sprengen. Ja. Das könnte manch einen Mann auch so nerven, dass er sagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt da raus und ich will mein Leben leben. Ja, klar. Ja gut, da hilft es mir vielleicht, dass ich doch schon ein paar Jahre älter bin als meine Frau und schon viel mitgemacht habe und ich gemerkt habe, dass eigentlich die Liebe zum anderen wichtiger ist, als einen guten Sex zu haben, sag ich mal. Ist es denn manchmal so, dass wenn du eben in guter Stimmung bist, dass sie dich befriedigt und du sie ganz in Ruhe lässt? Ist auch schon vorgekommen. Ja. Okay, dann ist ja so ein bisschen Sex ist ja immer wieder doch, oder Erotik zwischen euch schon da. Aber also eben nicht so richtig, wie sie es möchte. Also für mich ist wichtig eigentlich schon Körperkontakt. Das muss jetzt nicht immer unbedingt Sex sein. Ich habe sie ja gerne im Arm. Ich sitze Arm in Arm vorm Fernseher. Also einfach Körperkontakt natürlich ist für mich wichtig. Noch eine Frage zum Schluss zu dem Kinderwunsch. Hast du aus früheren Beziehungen schon Kinder? Ich habe schon eine Tochter. Aber deine Partnerin noch nicht? Nein. Und daher ist der große Kinderwunsch da. Genau. Mhm. Wir haben auch schon, ich bin immer mit den Begriffen vorsichtig. Also sie ist schon mal künstlich befruchtet worden, wo praktisch der Samen in die Scheide eingeführt wurde. Mhm. Eine Insemination haben wir noch nicht gemacht, da ist das Problem. Ich bin 52 und die Krankenkassen zahlen das nur bis 50. Ach du, also noch eine Hürde, noch eine Schwierigkeit. Genau. Die sich da aufgetan. Und also sie hatte auch ein bisschen Angst davor, weil sie sagt, es ist ja für sie immer Stress. Natürlich. Oder für uns an sich Stress, aber für sie, für ihre Frau ist das, denke ich, noch mehr Stress wie für einen Mann. Und sie sagt, da hat sie schon Angst davor. Jetzt investiert sie das Geld, sie kommt nicht also reich im Hause und dann klappt es vielleicht doch nicht. Also. Das kann man auch verstehen. Vielleicht hat die Intelligenz unserer Zuschauer und Zuhörer eine Idee. Und Intelligenz der Masse. Genau, vielleicht kommt was bei rum. Okay. Lieber Rolf, vielen Dank und wir werden uns dann, ich bin sicher, da kommen sicher einige Ratschläge, wir werden uns bei dir wieder melden. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute, schöne Grüße an deine Partnerin. Richtig, tschüss. Alles, danke, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema heute Nacht. Ich lebe ohne Sex. Wer von euch lebt ohne Sex und warum? Und wie fühlt ihr euch dabei? Oder mit ganz wenig Sex. Wir wollen es nicht zu genau nehmen. Also entweder mit gar keinem Sex oder mit sehr wenig Sex. Hier ist Brigitte. Brigitte ist 64. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Brigitte. Bei dir ist das auch der Fall, dass du ohne Sex lebst? Ja, schon seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren schon? Ja. Wie kommt das? Das kommt eigentlich daher, weil ich meine letzte Beziehung, weil da der Sex total miserabel war, der Mann auch sehr egoistisch war, sehr teilweise auch alkoholabhängig war. Und als ich diese Beziehung nach 3 Jahren beendet hatte, dann einfach dermaßen die Schnauze von Männern voll hatte und eigentlich nicht nochmal eine unbefriedigte Beziehung eingehen wollte. Und somit halt eben auch der Sex dann dahin fiel. Einfach jetzt mal nur so ein One-Night-Stand oder so, das kam für mich dann sowieso nicht in Frage. Mhm. Und so hat sich das dann über die Jahre ergeben. Und das sind jetzt genau 20 Jahre. Wie ist es für dich, ohne Sex zu leben? Mittlerweile habe ich mich da dermaßen dran gewöhnt, dass ich mir das auch überhaupt gar nicht mehr vorstellen könnte. Wirklich? Sage ich manchmal, wenn ich so mit meiner Freundin mal so über das Thema rede, auf die sage ich immer einfach so salopp, auf die Turnerei im Bett. Das könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Aber du hast noch Bedürfnisse? Hin und wieder. Also ganz, ganz selten. Das hat auch nachgelassen. Ja, das hat auch nachgelassen. Das kommt dann einfach auch durch die fehlende Sexualität oder das Alter bedingt oder irgendwie was. Also am Anfang, ich habe gerade vorhin schon zu deinem Mitarbeiter gesagt, in dem Alter, als ich war, da kriegen manche Frauen noch Kinder, dann hatte ich dann auch mal einen Vibrator oder ne? Mhm. Man hat sich dann auch eben mal selber befriedigt, aber das wurde immer weniger. Also wenn du jetzt so sagen solltest, so im halben Jahr, wie viel Mal befriedigst du dich selbst? Vielleicht einmal im Jahr, einmal in zwei Jahren oder das ist ganz unterschiedlich. Das kommt immer mal so drauf an, wenn man vielleicht wirklich mal irgendwas in einem Buch mal eine sehr intensive Sexszene liest oder irgendwie was, dass man dann doch mal so in Stimmung kommt. Ja. Genau. Ja. Wenn du das so selten machst, wie ist das dann für dich, wenn du dann zu einem Orgasmus kommst? Dauert auch sehr lange. Mhm. Und dass ich hinterher denke, musst du das jetzt sein? Oder? Auch dafür die ganze Anstrengung. So ungefähr, ja. An was, das ist ja das große Geheimnis immer für uns Männer, an was denkt ihr Frauen, wenn ihr euch selbst befriedigt? An was denkst du? Das kann ich gar nicht so speziell sagen. Dann eventuell zurückführend auf das, was die Situation ausgelöst hat. Mhm. Ne, jetzt vielleicht eine Szene in einem Buch oder in einem Film. Mhm. Manchmal habe ich dann auch schon, ich habe oft immer nachts mal Schlafprobleme, dann mal so im Fernsehen durchzappe und dann auf manchen privaten Sendern da solche Sexanimationen da laufen. Ach so, das turnt dich auch schon an. Manches Mal ja, wenn dann so gewisse Bilder dann, aber wie gesagt, das ist alles auch schon Jahre her, dann so kann ich sagen. Also du stellst dir nicht konkret einen geilen Männerarsch vor oder einen schönen Penis oder sowas, das nicht? Nee, wirklich das nicht. Das sind ja eher Situationen, erotische Szenen oder sowas, eher? Nee, ja. Überhaupt nicht. Ich meine, dann denkst du eher so an erotische Szenen und nicht knallharte pornografische Bilder. Ja, das kommt dann schon eher hin, ja. Ja. Mhm. Hast du denn, du bist jetzt 64 Jahre alt, hast damals keine gute Beziehung gehabt mit dem letzten Partner, drei Jahre hat die gedauert, hast du gerade gesagt. Gab es mal Phasen in deinem Leben, wo du guten Sex hattest? Mhm. Davor hatte ich einen Partner nach meiner Scheidung und das hat im Bett wirklich super gestimmt. Das war wirklich, also ich habe nie so guten Sex gehabt wie in den paar Jahren, die ich mit dem zusammen war. Aber wie alt warst du, als du deinen ersten Orgasmus erlebt hast? Das kann ich gar nicht mehr sagen, ob das dann in meiner Ehe war. Während meiner Ehe war das auch alles nicht so berauschend, da mein Ex-Mann Alkoholiker war und das ist ja dann auch oft immer nur so eine Juckelei, wie man so sagt. Ja. Und es kann fast sogar sein, dass, also wie gesagt, das weiß ich gar nicht mehr, dass das dann nach meiner Ehe mit diesem damaligen Freund dann auch war. Nur ist der Sex ja die eine Sache. Hast du denn über den Sex hinaus, wenn dich der Sex schon gar nicht mehr so interessiert, nicht eine Sehnsucht vielleicht nach Erotik oder Nähe oder Liebe? Mittlerweile auch nicht mehr. Mittlerweile auch nicht mehr, denn es war mit meinem letzten Freund, der war auch nicht so, sag ich mal, dass der, wie jetzt eben der Rolf dann auch gesagt hat, dass man auch einfach nur mal kuscheln würde oder irgendwie was, der war da also so knallhart, der war früher mal in der Fremdenlegion und war LKW-Fahrer, die holen sich ja das dann, was sie brauchen, auch so unterwegs, ne? Und bei ihm lief das dann so raus, ich will mal bumsen, leg dich hin, so ungefähr, ne? Und da fehlte auch eigentlich jegliche Zärtlichkeit. Und wie gesagt, und das ist mir über die Jahre halt eben auch. Und da gibt es auch keine Sehnsucht nach? Nee, mittlerweile auch nicht mehr. Ich will dir etwas erzählen, was mich mal sehr berührt hat hier in der Sendung. Das ist schon viele Jahre her. Da hat eine ältere Dame angerufen. Ich weiß nicht mehr, wie alt sie war. Sie war schon ziemlich alt. Sie war im Altenheim und saß im Rollstuhl. Und wir kamen irgendwie auch auf das Thema Erotik und Sexualität oder Erotik. Und da sagte sie zu mir, wenn ich das noch richtig erinnere, dass es gar nicht bei ihr so um die Sexualität geht, aber sie hat eine ungeheure Sehnsucht nach Berührung. Und dann beschrieb sie mir eine Szene, die mich sehr berührt hat. Sie sagt, wenn der junge Pfleger oder Zivildienstleistende oder was das damals war, ein Pfleger, sie mit dem Rollstuhl fährt, dann lässt ja manchmal die Hände von den Griffen los vom Rollstuhl und packt sie an der Schulter vorsichtig an und schiebt sie. Und sie sagt, dass sie diese Berührung an der Schulter so sehr genießt, weil sie saugt alles dann auf, was sie an Sehnsucht, an Zärtlichkeit vielleicht in sich hat, nur aufgrund dieser kleinen Berührung. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch so ein bisschen situationsbedingt ist. Mir ist das vor 6 Jahren gegangen. Ich hatte einen ganz komplizierten Beinbruch, war 4 Wochen im Krankenhaus und wir hatten einen ganz tollen, netten Pfleger, der ein paar Jahre jünger war als ich. Da war ich auch, da habe ich auch so auf seine Zuwendung, das hat mich auch, ich muss auch sogar sagen, eventuell habe ich mich in diesen 4 Wochen, die ich da im Krankenhaus war, auch so ein bisschen in ihn verknallt. Aber das ist einfach aus der Situation heraus. Mhm. Ne, du hast in dem Moment mit ihm viel Kontakt. Ja, verstehe. Und er war sehr, sehr nett und er sagte auch so oft zu mir, manche Patienten, die sind so, das war ja nun auf so einer Unfallstation, manche Patienten, die sind auch sowas von unzugänglich und könnten mehr selber machen und lassen sich von hinten bis vorne bedienen. Und ich war trotz meines Beinbruchs und hatte 14 Tage so einen Fixateur im Bein, war ich nachher auch froh, als ich dann das gelernt hatte, durch ihn dann auch mit so einem Gehwagen selbst wieder auf die Toilette gehen zu können. Da war eine gute Verbindung entstanden zwischen euch beiden. Ja. Und das war dann auch, als ich entlassen wurde und er sich dann auch nochmal von mir verabschiedete, so am Tag, Abend vorher und sowas. Das ist einfach dann wirklich in dem Moment situationsbedingt. Mhm. Ich glaube, wenn ich den heute nochmal sehen würde, dann da wäre bestimmt gar keine Verbindung mehr, keine Gefühle oder irgendwas. Ja. Schließt du es aus, dass du dich nochmal ganz groß verliebst? Das schließe ich aus, ja. Ja. Also ich würde auf keinen Fall heute mehr mit einem Mann zusammenziehen. Ich habe allerdings, muss ich auch sagen, auch mit diesem letzten Freund und auch mit dem direkt nach meiner Ehe auch nicht zusammengewohnt. Ich wohne also wirklich alleine seit der Trennung von meinem Ex-Mann vor 33 Jahren. Mhm. Und bis meine Tochter dann aus dem Haus ging. Ne? Das sind dann also jetzt auch schon über 25 Jahre auf alle Fälle. Also hat sich die Sache so gebahnt bei dir und du fühlst dich darin wohl und das ist das Wichtigste. Nur darum geht es. Ich habe meinen netten Freundeskreis. Ja. Ich fahre in Urlaub, meistens zwar auch alleine, manchmal auch mit einer guten Bekannten oder jetzt nächsten Monat über meinen 65. Geburtstag fahre ich mit meiner Freundin ein paar Tage zusammen weg. Und so lässt es sich gut leben. Ja. Liebe Brigitte, ich danke für deinen Anruf und für das offene Gespräch. Ja, danke dir. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 50 50 Leben ohne Sex ist das Thema und hier ist Herbert. Herbert ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Herbert. Ja, du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Ja. Daraus schließe ich, dass es bei dir auch so ist. Ja, so ist es. Seit wann schon, Herbert? Seit 2009, 7 Jahre. Und wie kommt das? Ja, ich bin verheiratet seit 21 Jahren. Mhm. Wir haben 3 Kinder, die jetzt im Erwachsenen sind. Der Jüngste ist 16, die Zwillinge von 20. Mhm. Und ja, ich habe vor diesen 7 Jahren damals einen Fehler begangen. Ich wollte mich von meiner Frau trennen, also mit der Ehe. Das klappte nicht mehr. Verstanden uns nicht mehr. Und dann habe ich, um ihr die Trennung zu erleichtern, einen Grund vorgeschoben. Und so habe ihr gesagt, dass ich meine SM-Fantasien, von denen sie wusste, ausleben will. Und das hat sie Das hast du nur vorgeschoben. Ich hatte zwar auch Ideen in diese Richtung, aber das war vorgeschoben, wirklich, um es ihr zu erleichtern. Und das hat sie dermaßen abgestoßen, Weil sie wusste um diese Fantasien. Mhm. Das hatte ich ihr schon vor der Eheschließung gesagt und sie konnte so lange damit leben, bis ich dann gesagt habe, nee, ich will das jetzt ausleben. Und da hieß es dann, nee, ich darf ja nicht mehr nahe kommen, das schreckt sie dermaßen. Aber der Grund dessen, warum du das gesagt hast, war doch, dass du dich von ihr trennen wolltest. Ja. Und warum hast du dich nicht von ihr getrennt? Ja, das ist die zweite Geschichte. Ich bin psychisch krank, ich bin manisch-depressiv. Mhm. Das ist vor 15 Jahren diagnostiziert worden. Ich finde mich seitdem in fortwährender psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung. Stehst du unter Medikamenten wahrscheinlich auch? Du nimmst viele Medikamente ein? Ja, war zehnmal stationär. Und auch damals, ich war soweit, ich hatte eine Wohnung angemietet und habe da also ein halbes Jahr Miete bezahlt, ohne dass ich ein einziges Mal in dieser Wohnung übernachtet hätte. Ich bin dann wieder schwer depressiv geworden und sie durfte dann praktisch die Wohnung wieder kündigen und auflösen. Und ja. Wollte sie denn auch, dass ihr zusammen bleibt? Nein. Also sie wollte sich auch schon mal trennen. Aber wenn sie es dann auch nicht mehr wollte und sie hat das so abstoßend gefunden, ja. Hast du denn dann gebettelt darum, dass du wieder zu ihr kommen darfst? Nein, nein. Aber warum also hat es sich denn dann wieder ergeben? Ja, ich würde sie als Co-Depressive bezeichnen, so wie es Co-Alkoholikerinnen gibt. Ist sie eine Co-Depressive. Und dann hat sich das irgendwie wieder so ergeben und ihr wurstelt so vorhin nebeneinander her. So ist es. Wir haben eine reine Zweck- und Wohngemeinschaft. Das heißt, ich bin der Versorger, der das Geld nach Hause bringt und sie kümmert sich um Wäsche und ja alles andere. Und es gibt seit diesem Vorfall 2009 keinen Sex zwischen euch. Ja. Wie war denn der Sex vorher? Mir war auch nicht besonders gut. Es ist so, meine Frau war meine erste Frau. Das heißt, wir haben. Du hast noch keine anderen Erfahrungen gesammelt in deinem Leben? Da war ich 33 mit ihr, 93, das heißt ein Jahr vor unserer Ehe. Und das heißt, mir fehlt es dann auch an den Vergleichs. Möglichkeiten, die sie hatte. Mhm. Und es war von Anfang an schwierig. Also sie hatte schon Erfahrungen mit Männern, du nicht. Ja. Du mit Frauen hattest keine, du hast mit Frauen keine Erfahrung gehabt. Ja. Das heißt, die einzige Frau, mit der du Sex hattest, ist deine Frau. Ja. Mhm. Und diese leichten Fantasien in Richtung SM, die sind immer noch da. Ja. Ich bin also in so einem Chatforum aktiv, wo ich dann nachts mit Frauen chatte. Ich habe mich auch schon mal also mit einer Handvoll Frauen getroffen zum Kaffee trinken. Mehr ist nie zum geworden. Schön auspeitschen lassen oder so, aber da sagst du Kaffee also trinken. Ich bin der Sadist. Ach, du bist der Sadist, okay, du willst schlagen. Ja. Warum ist da nicht mehr passiert, Herbert? Ich würde es dir gönnen. Ja, nur. Da bin ich dann in der schlechten Ausgangssituation. A, bin ich verheiratet, was viele auch dieser Frauen in Anführungszeichen stört. B, bin ich Anfänger. Der ist auch nicht gefragt, sondern da ist der erfahrene Sadist gefragt, der Treffmöglichkeiten hat und. Gut, aber man sagt ja, für jedes Deckelchen gibt es ein Töpfchen. Es gibt sicher auch Frauen, die dieses vielleicht sogar reizvoll finden, wenn du Anfänger bist. Nee. Also, da habe ich auch gedacht, aber ist definitiv nicht. Und genau das wird nicht gewünscht. Ja. Würde denn deine Frau das dulden? Ich weiß, ich denke, wie gesagt, sie findet das dermaßen abschreckend, nur weil sie mal im Fernsehen eine Sendung gesehen hat, wo dann also so ein männlicher Sklave im Vollgummianzug dann zu einer Domina gegangen ist. Und sie will überhaupt nichts davon wissen. Du musst dir mal 50 Shades of Grey schenken. Das ist die harmlose Variante. Das ist dermaßen langweilig, habe ich mir selber auch gekauft. Ja, das ist langweilig, in der Tat. Und bin drüber eingeschlafen oder habe es nach den ersten Seiten wieder beiseite gelegt. Du bist ja auch schon hardcore drauf in der Fantasie, aber für sie so zum Hinführen wäre es vielleicht gar nicht schlecht. Aber ich glaube, das bringt sowieso gar nichts. Ja. Also sie hat immer gesagt, von wegen, wie soll ich das sagen, Sie ist ein Fan der Vielweiberei. Das wäre doch toll, wenn ein Mann für jeden Zweck eine andere Frau hätte. Sagt sie? Hat sie gesagt, ja. Ja, guck mal, wie sie drauf ist. Also so bieder ist sie dann doch nicht. Ja, aber wie ist das, ob es dann im Ernstfall tatsächlich so wäre, das war Herbert, nicht zu bezweifeln. Wie ist denn, du hast es gerade so gesagt, ihr lebt irgendwie so nebeneinander her in so einer Wohngemeinschaft. Ja. Funktioniert wenigstens das oder ist das auch irgendwie spannungsgeladen? Das ist auch spannungsgeladen. Mensch, das heißt, Herbert, da muss ich ja sagen, verplemper nicht deine Lebenszeit. Dann geh einen neuen Schritt. Dann trenn dich wirklich von dieser Frau. Wenn selbst das Zusammenleben, das WG-Zusammenleben auch nicht so dolle ist. Ja, es ist so, dass sich das in den letzten paar Wochen verbessert hat. Also es gab in diesen 7 Jahren dann Jahre, wo sie noch nicht mal mehr mit mir gemeinsam irgendwo gesehen werden wollte. Das heißt, wir hatten uns zufälliger zum selben VHS-Kurs angemeldet und sie hat das fest und hat gesagt, nee, dann sage ich da wieder ab, nee. Ja, warum? Es weiß doch keiner von deinen Ambitionen. Ja, von wegen, das würde nach außen hin irgendetwas darstellen, was nicht da sei in unserer Beziehung und ja. Wie ist es denn bei ihr, mit ihrer sexuellen Lust? Ist sie auch abstinent, so wie du? Ja. Das finde ich so schade, um euch beide. Wahrscheinlich, wenn man euer, das ist ja ganz verkrustet, wenn man das aufbrechen würde, könntet ihr beide einen Neustart in ein anderes Leben führen, was für euch schöner und befriedigender wäre. Ja, und ihr werdet immer älter und älter und älter und ihr erlebt nicht das, was ihr eigentlich ersehnt. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, es hat sexuell nie geklappt zwischen uns beiden, dass ich impotent war. Dass sie sagte, auch mit früheren Partnern ist sie auf dem Wege Geschlechtsverkehr jetzt nicht zu einem Orgasmus gekommen, sondern immer nur befriedigt, manuell jetzt. Und also das liegt dann nicht an mir. Nee, lass uns mal die ganze Vergangenheit ruhen lassen. Also ich rate dir als ganz fremder Mensch, der sich das jetzt zum ersten Mal anhört, ich ahne schon, dass du in großen Schwierigkeiten versteckst, auch durch deine Erkrankung, dass du da nicht so raustreten kannst. Ja. Aber objektiv gesehen, glaube ich, wäre das der allerbeste Weg, wenn du ein eigenes Leben aufbauen würdest und sie auch. Aber wie gesagt, das ist natürlich wäre das Optimale. Du hast gerade gesagt, dass du in psychologisch Behandlung bist. Soll ich dir vielleicht trotzdem noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Nee, ich denke, das bringt nichts. Das bringt nichts. Gut, dann bist du bist optimal versorgt. Da bin ich versorgt, ja. Lieber Herbert, auch dir vielen Dank für das offene Telefonat. Mhm. Und ich wünsche dir, dass du es doch noch schaffst und die Dinge erleben kannst, die du dir so sehr ersehnst. Alles klar, ich danke dir, Domian. Alles Gute von Herzen, Herbert. Danke. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr und hier ist die Maggie. Maggie ist 64. Guten Morgen, Maggie. Guten Morgen, Domian. Hallo, Maggie. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Also, ich habe 17 Jahre ohne Sex gelebt. 17 Jahre? Ja. Die letzten 17 Jahre? Ja, die letzten 17 Jahre. Also bis heute. Ich lebe aber jetzt in einer Beziehung. Ah. Aber auch ohne Sex. Also fangen wir nochmal an. Die letzten 17 Jahre. Warum ohne Sex? Also die ersten 10 Jahre habe ich einen Partner gehabt. Und das ist auseinandergegangen. Und ich habe 10 Jahre lang im Wald gelebt mit meinem Hund. Und bin nur mal mit dem Auto in die Stadt gefahren, um einzukaufen. Wo hast du denn im Wald gelebt? In einem ich habe Das war eine Schrotte. Ich lebe in Ostdeutschland. Ja, ich meine gar nicht geografisch, sondern hast du in einem Zelt gewohnt? Das war mitten im Wald. Also ich habe ja wirklich unter mir rum, also vielleicht 2,5 Kilometer, kein Mensch um mich herum leben. Hast du da in einer... Ich habe alleine gelebt und habe keinen Fan. Hast du in einer Hütte gelebt? In einer was? In einer Hütte? Nee, ich habe ein richtiges Haus. Ach, ein Haus. Das Haus stand mitten im Wald. Ja. Ach. Okay. Ich war früher im Vereinsclub. Okay. Und ja, und da haben die von bestimmten Stellen in Ostdeutschland haben sie da Ferien gemacht. Und ich und mein Freund haben das alles umgebaut. So, aber dann hast du da ganz lange gelebt und eben auch ohne Mann und ohne Sex. Ohne Mann und ohne Sex. So, und jetzt, genau. Und jetzt bist du wieder in einer Beziehung, aber auch ohne Sex. Warum? Ja, ich habe Probleme mit beiden Hüften. Und das ist so, dass ich die Hüfte, ich kann meine Beine nicht ganz auseinander machen. Und mein Freund auf der anderen Seite hat was mit dem Beckenboden. Das ist auch kaputt gewesen durch einen Autounfall. Und irgendwie hat es bei uns beiden nie geklappt. Wir haben alle möglichen Positionen versucht, aber wir haben es nicht hingekriegt. Wie alt ist dein Freund? Der ist 50. Wie viel? Also der ist 15 Jahre jünger als ich. Ah, okay, 15 Jahre jünger. Ja. Wie lange bist du jetzt mit dem schon zusammen? 7 Jahre. Ach, auch schon 7 Jahre? Ja. Und in den ganzen 7 Jahren hat das nicht geklappt mit euch beiden, aus den besagten Gründen? Nein. Hast du denn... Und wir haben nach einiger Zeit, haben wir Petting auch rausgelassen. Das hat uns nicht erfüllt und... Aber ist Petting da nicht vielleicht besser als nix? Nee, also ich muss ehrlich sagen, ist für mich gar nichts mehr. Und wie ist es bei deinem Freund? Also er masturbiert, das weiß ich. Das macht er. Macht das oft? Na, ich würde bestimmt sagen, 3-mal die Woche. Oh ja, okay, das ist ja noch ganz gut dabei. Also, sprecht ihr da so offen drüber? Nee, eigentlich gar nicht mehr. Das ist bei uns jetzt ein abgeschlossenes Thema und wir reden nicht drüber. Also du hast jetzt für dich auf jeden Fall entschieden, dass dich das nicht mehr interessiert. Du möchtest das nicht mehr. Ja, ich möchte es nicht mehr. Und du befriedigst dich selbst? Ich habe ein bewegtes Leben gehabt. Ja. Also, ja. Und du befriedigst dich selbst auch nicht mehr? Nee, jetzt nicht mehr. Nee. Wie ist das denn bei euch beiden, wenn schon keine Sexualität stattfindet? Gibt es denn Zärtlichkeiten, erotische Momente, Innigkeiten? Nee, also wir können also drüber lachen, über unsere Körper und so weiter. Also wir sind ja ganz offen, dass wir rumlaufen und so. Und wir fassen uns mal an. Aber wir kommen nicht zum Sex. Und kuschelt ihr denn manchmal? Nee, tun wir auch nicht mehr. Vermisst du das? Das vermisse ich ein bisschen, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man das dann schon vermisst, ja. Ja. Was empfindest du denn? Das will anscheinend mein Freund, will das aber gar nicht mehr. Was empfindest du für deinen Freund? Ich liebe ihn. Also, so wie er ist. Ja. Also so, ja. Also abgesehen jetzt von der Sexualität, klappt aber sonst so das Zusammenleben ganz gut? Ja, ganz toll. Also wir haben eine richtige Freundschaft auch. Hast du manchmal Sorge? Und das ist für mich wichtig. Ja, natürlich, absolut. Hast du manchmal Sorge, er ist ja nun wesentlich jünger als du und er scheint ja noch mehr Bedürfnisse zu haben, dass er vielleicht doch ausbricht oder dir mal fremd geht? Nee, da habe ich keine Sorgen. Warum bist du da sicher? Ich weiß es nicht, das ist ein Gefühl von mir. Also er geht nicht aus. Also wenn er mal ein Bier trinken will, dann trinkt er hier zu Hause. Und Wir haben ansonsten, der ist mal mit einem Freund früher weggegangen und die haben Karten gespielt. Mhm. Das ist ja noch harmlos. Ja, es war harmlos. Ne? Ja. Und am Sonntag spielen wir hier Schach. Mhm. Da kommt noch ein Freund dazu. Mhm. Ja, und also ansonsten. Ihr habt euch eingerichtet jetzt in dieser Situation, in die Situation. Genau. So kann man sagen. Ja, dann ist es doch auch alles gut. Ja. Maggie, ich danke dir auch, dass du uns erzählt hast von dir und deinem Leben und offen gesprochen hast. Ja, ich finde es toll, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben, akustisch. Ja. Alles Gute. Alles klar. Alles Gute wünsche ich. Alles Gute, ne? Tschüss. Tschüss. Hier ist Tamara. Tamara ist 39. Guten Morgen, Tamara. Guten Morgen. Mein Gott, was wir immer miteinander reden. Ich gucke hier gerade auf meine Liste. Du bist bis jetzt die Jüngste heute. Ja. Wobei dieses Thema betrifft auch in der Tat sehr viele junge Leute. Inwiefern betrifft es dich? Ja, also Leben ohne Sex ist ja das Thema. Und ich hatte halt noch nie welchen. Aber nie in deinem Leben? Genau, noch nie in meinem Leben, ja. Du bist noch Jungfrau. Richtig. Sozusagen. Ja. Wie kommt das? Da kommen verschiedene Dinge zusammen. Also zum einen durch häusliche Gewalt meines Vaters, die ich früher erlebt habe, sodass ich halt also auch Angst habe davor. Das heißt, du hast sexuellen Missbrauch erlebt? Nein, das nicht. Aber also körperliche Gewalt? Ja, genau. Also er hat meine Mutter halt geschlagen und ich habe das mitbekommen. Mhm. Und so ist halt die emotionale Geschichte, dass ich halt Angst davor habe, einen Freund zu haben, weil ich denke, der könnte ja so sein wie mein Vater. Ach so. Naja, und später, als meine Eltern auseinander waren, dann hat meine Mutter halt häufig wechselnde Partnerschaften gehabt. Mhm. Und ich hatte dann auch miterlebt, wie die dann also ihre Sexualität ausgelebt haben. Mhm. Und ich fand das immer mega abstoßend einfach. Schon alleine nackte Menschen, also so nackte Körper, so das finden andere dann halt ganz toll und sagen, oh, geiler Buddy und so, aber ich finde das dann eher total abstoßend. Was hast du konkret da mitbekommen und wie alt warst du da, als du es mitbekommen hast? Oh, da bin ich noch zur Schule gegangen, also 12, 13, 7, 8, jünger noch. Jünger noch, also ich glaube, ich habe auch, denke ich mal, zu früh zu viel mitbekommen in der Richtung, also dass ich dann halt okay, ich wollte meiner Mutter irgendwas zeigen und dann kriegte ich halt mit, dass sie da halt zugange waren. Und Hast du da als Kind mit, hast du sogar gesehen irgendwie, wie die miteinander geschlafen haben? Auch, ja. Also einmal war es so, da waren wir bei Bekannten und da waren wir in einem Raum und die dachten wahrscheinlich, ich schlafe. Mhm. Und dann ging das da erstmal die Post ab. Und was für ein Gefühl hattest du dabei? Ich dachte so, oh Gott, wie ekelhaft. Mhm. Alleine schon, also ich habe es nicht direkt gesehen, weil es war ja auch zum Glück dunkel und ich bin fast blind, also ein Segen dafür. Aber diese Geräusche schon alleine. Mhm. Oh, nee. Mhm. Du sagst gerade, du bist du wirklich fast blind? Ja. Ah, von Geburt an, oder wie? Ja, richtig, genau. Ja. Naja, und bei Freunden später war das dann auch so, also es zog sich halt wie so ein roter Faden, ne? Und dann bei Freunden war das dann auch mal so, dann dachten die, ich schlafe noch, es war noch irgendwie früh morgens und dann also zwei Leute unabhängig voneinander fingen dann an, sich dann halt selbst zu vergnügen und ich habe gedacht so, also ich fand das halt total unangenehm, so als Frau daneben zu liegen, wie er sich da gerade schön irgendwie einen runterholt. Mhm. Weil ich dann dachte, so bin ich jetzt in seinem Kopf die Vorlage oder ich wusste gar nicht so genau, wie ich das einordnen sollte. Aber du kamst irgendwann auch in die Pubertät und wurdest eine reife junge Frau. Hast du denn irgendwann dann durchaus doch auch solche Empfindungen oder Sehnsüchte gespürt in dir nach Sexualität und Nähe? Schon, auf jeden Fall. Also ich würde schon gerne auch einen Freund haben, wo ich dann so, wo es so passt, dass ich alles drum und dran mal erleben kann. Aber es ist auch wiederum die Angst auf der anderen Seite. Also es geht eher so in Richtung Sehnsucht nach Nähe und Liebe, nicht unbedingt die Sehnsucht nach Sexualität. Ja. Also, na gut, ist die schönste Nebensache der Welt und natürlich gehört das auch dazu. Und ich frage mich schon auch, wie das wäre, weil es findet halt sowas nur in meinem Kopf statt, in meiner Fantasie halt. Also ich denke mir dann irgendwas aus. Es findet in der Fantasie statt und masturbierst du dabei? Auch. Das schon. Du sagst es so ein bisschen. Aber dann habe ich es unter Kontrolle, weißt du? Dann habe ich dann ja sozusagen die Sache in der Hand und es kommen halt keine widerlichen Geräusche, wenn ich die nicht mache, so, weißt du? Und halt, Es passiert nichts, was ich nicht möchte. Gelingt es dir, bei der Selbstbefriedigung zum Orgasmus zu kommen? Nee. Nee. Das heißt, du hast noch nie... Also, was, ich weiß es nicht. Also, ich weiß noch nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß da gar nicht, was das ist dann. Ich glaube, dann hattest du noch keinen. Ich kann es dir und kein Mensch auf der Welt kann dir das mit Worten erklären, was ein Orgasmus ist. Dafür gibt es keine Begriffe. Ja. Ich vermute mal, du hast es noch nicht erlebt, sonst würdest du sagen, ja, das ist natürlich das Hammergefühl, ein Höhepunkt und... Ja, nö, das ist eigentlich dann mehr oder weniger die Geschichte in meinem Kopf, die dann halt schön ist, wenn ich mir dann halt irgendwelche Leute vorstelle, mit denen ich dann halt irgendwie und so, aber das ist es dann halt auch. Und in der Realität würde das halt nie passieren. Erzähl mir noch ein bisschen was, Tamara, zu deiner körperlichen Behinderung, zu der Sehbehinderung. Du sagst, ich bin fast blind. Wie weit oder was kannst du sehen? Also ich kann Farben sehen, ich kann Umrisse sehen, aber ist alles vorhanden. Aber Menschen erkennen könntest du nicht. Nicht unbedingt an Gesichtern. Also wenn du mir jetzt irgendwie morgen in der U-Bahn begegnet, dann würde ich dich wahrscheinlich gar nicht erkennen. Verfolgst du unsere Sendung im Fernsehen oder im Radio? Im Moment im Radio. Ach so. Ich wollte dich fragen, ob du mich so im Fernsehen erkennst, ob du es sehen kannst. Ja, also wie gesagt, im Groben schon. Mhm. Also so Feinheiten würde ich halt nicht sehen. Ich könnte jetzt nicht erkennen, ob du jetzt einen Ohrring hast oder sowas. Kann das sein, dass diese sexuelle Zurückhaltung auch ein wenig damit zusammenhängt, dass du diese Sehbehinderung hast? Wahrscheinlich, weil ich mir selber da halt auch ziemlich im Wege stehe und halt denke so, naja, ich bin halt nicht unbedingt der Man's Dream, also ich bin auch übergewichtig und ich habe auch Depressionen seit ganz langem und da denke ich mir dann halt auch so, wer will sich sowas schon ans Bein binden? Naja, so will ich es nicht sagen. Was meinst du, wie viele behinderte Menschen in glücklichen Beziehungen sind? Ja, aber die haben dann wahrscheinlich auch irgendwie den Dreh gekriegt, aber ich komme da halt alleine da irgendwie halt nicht so richtig raus. Wie lebst du denn so? Zum Beispiel, was machst du vom Beruf? Ich arbeite in einer Art Behindertenwerkstatt. Also eine Art, sage ich deswegen, weil es nicht so ist, dass man da Tüten faltet oder sowas, sondern es ist eher so eine Art Künstleragentur. Ah ja. Also wir produzieren Kunst in Musik oder in Malen, in Filme machen. Und das ist so, da gehst du jeden Tag hin, das sind 8 Stunden oder sowas? Ja genau, also von 10 bis 16 Uhr arbeite ich da. Und ansonsten lebst du allein in einer Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft mit Freunden? Also ich habe im Moment ich wohne seit 2004 mit einer guten Freundin zusammen, die im Moment aber schon fast einen Monat im Krankenhaus liegt, weil sie ganz doll an Krebs erkrankt ist. Ah ja, okay, also im Prinzip in einer WG, aber jetzt eben dann alleine. Genau. Unternimmst du was, Tamara, dass du vielleicht... Wenig. Also ja. Halt mit Freunden halt irgendwo hingehen, ist dann manchmal schon schwierig. Also da muss ich schon halt gut drauf sein, sag ich mal. Und wenn dann die Depression dann irgendwie gerade zu schlimm ist, dann geht das nicht. Wird die Depression behandelt? Nein. Nein? Warum nicht? Weil mir eigentlich noch nie so richtig klar war, welche Therapieform für mich eventuell geeignet ist. Also ich hatte schon mehrere aufgesucht und die haben dann zu mir gesagt, nee, sorry, ich kann Ihnen nicht helfen. Und der letzte, bei dem war ich dann ein Jahr ungefähr und habe mit dem eigentlich Gespräche geführt nur. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass mir das großartig was gebracht hat, außer zu reflektieren, dass wahrscheinlich die Urwurzel des Übels, die chemisch in der Kindheit liegt, durch meinen Vater, durch meine Eltern, Behinderung. Und es gab keine medikamentöse Begleitbehandlung? Nee. Auch nicht. Also da biete ich dir auf jeden Fall gleich ein gutes Gespräch mit meinem Psychologen, mit dem Jürgen an, dass der dich rundum aufklärt, was du tun könntest. Und du solltest das dringend machen, finde ich, Tamara. Vielleicht ist das sogar ein Schlüssel dafür, dass sich das Leben verändert bei dir. Das würde ich mir sehr wünschen. Das ist aber auch so ein bisschen, warum ich angerufen habe, weil irgendwie ist es halt, ich merke halt, gerade zu meine Freundin da so todkrank ist und ich denke so, Mann, scheiße, so vielen Leuten geht das halt so viel schlechter und ich hätte halt gerne mein altes Leben auch zurück irgendwie, weil ich war eigentlich immer ein lustiger Mensch, war immer der Klassenclown und hätte halt gerne mein altes Leben wieder. Also Tamara, jetzt dann machen wir das so. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen ruft dich zurück. Und vielleicht, wenn du in eine gute therapeutische Behandlung begleitet mit den entsprechenden Medikamenten kommst, vielleicht löst sich dann dein ganzes Leben in eine bessere Richtung auf. Oder es läuft in eine bessere Richtung. Wäre schon nicht schlecht. Vielleicht sogar auch in Sachen Sexualität oder in Sachen Liebe. Man weiß es nicht. Vielleicht ist das die Hauptblockade, diese Depression. Das könnte sein. Bestimmt, ja. Liebe Tamara, da bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen ruft dich gleich zurück. Jo, und alles klar. Von Herzen alles Gute und viel Glück. Ja, dir auch. Dankeschön. Du bist der beste Radiomensch, den ich kenne. Dankeschön. Tschüss, Tamara. Tschüss. Ciao. Und, jetzt wird immer jünger. Jetzt kommt der Bernd. Der Bernd ist 27. Guten Morgen, Bernd. Hallo, Domian. Hallo, Bernd. Passt das? Ja, genau. Ich rufe an, und zwar deswegen, weil ich in meinem Leben noch nie Sex hatte und eigentlich gerne welchen hätte. Ja, und, also... ja, es hat halt bei mir einfach bisher nicht geklappt. Hast du denn schon Versuche und Anläufe unternommen? Ja, ich hatte Versuche. Also ich fange mal mit meiner Vorgeschichte an. Also ich kannte mein ganzes Leben lang halt immer nicht sehr viele Frauen. Ich war in der jungen Klasse. Du kanntest dann, nicht sehr viele Frauen? Ich kannte nicht sehr viele Mädels. Ich war halt in der jungen Klasse die Schule und habe dann Elektrotechnik studiert, wo auch nicht so viele Mädchen sind. Stimmt, ja. Und ich hatte immer schon einen großen Freundeskreis. Also ich habe, glaube ich, 15 bis 20 Leute, die ich regelmäßig sehe. Und ich gehe auch wirklich ein- oder zweimal die Woche weg irgendwo feiern und bin vor der Tür. Und trotzdem hat sich nichts ergeben? Es ist schon absurd. Also das Nächste, wo ich wirklich mal dran war, war, dass ich mit einer Freundin, die ich aus meiner Schulzeit kannte, da war ich aber noch jünger, da war ich 20 oder 19. Mhm. Wir lagen schon im Bett, aber es ist halt einfach nichts passiert, weil ich nicht den Anfang gemacht habe und sie auch nicht. Und irgendwie haben wir uns danach dann irgendwie, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie irgendwie Gefühle für mich hatte, aber sie hat irgendwie immer komisch abgeblockt und hat nicht geklappt. Aber wenn du so viel ausgehst, da muss sich doch irgendwann mal was ergeben, dass du ein Mädel ansprichst oder sie dich anspricht. Es ist schon mal passiert. Also ich hatte mehrmals Frauen, die Interesse an mir gezeigt haben, falls ich die Signale richtig deute. Ich habe da inzwischen auch schon meinen Zweifel, aber teilweise hatte ich dann kein Interesse, weil ich irgendwie mich zu denen nicht hingezogen gefühlt habe. Hast du dich denn mal, vielleicht abgesehen von der Freundin, von der du gerade gesprochen hast, mal so richtig verliebt? Ja. Und also, wie weit bist du da gegangen? Also das war die damalige Freundin, von der ich rede. Ich hatte für die Gefühle und hatte das dann auch jahrelang noch. Aber nun ist das fast 7 Jahre her, ne? Die ganze schon länger her, ja. Also ich treffe die auch noch regelmäßig, aber die hat inzwischen einen Freund und danach also, hast du dich nicht nochmal irgendwie verguckt in eine Frau? Ja, vielleicht mal so eine kurze Verliebtheit. Aber das war's dann. Also nun bist du ein junger Mann, du bist 27 Jahre alt, du platzt wahrscheinlich vor Testosteron. Was machst du mit deiner sexuellen Energie? Naja, das, was vermutlich jeder so macht. Also ich masturbiere relativ viel und das machst du schon. Ich schaue auch Pornos und dann entlädt sich das. Also, warst du denn mal vielleicht in der Versuchung, ich will es dir nicht raten, aber ich frage es nur, warst du mal in der Versuchung, zu einer Prostituierten zu gehen? Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass es nicht das ist, was ich haben möchte. Also ich meine, es ist relativ einfach vermutlich, aber ich weiß nicht. Also ich hätte da, glaube ich, in der Situation zu viel Angst, um das dann irgendwie genießen zu können. Jetzt gehst du viel aus, hast du gerade gesagt. Ja. Man fragt sich, man findet ja nur was, wenn man auf die Jagd geht. Man muss auf die Jagd gehen, man muss viele Sachen machen. Was machst du denn außer dem Ausgehen noch, um Frauen kennenzulernen? Also eigentlich nicht viel. Ich sitze, wenn ich nicht gerade außen bin, ich mache halt ein bisschen Sport, da treffe ich ab und zu mal Leute. Aber ich bin ansonsten introvertiert. Also wenn ich ein bis zweimal die Woche rausgehe, dann reicht mir das auch und dann will ich mich die restliche Zeit halt mit was anderem beschäftigen. Und bist du nicht im Internet unterwegs? Doch, bin ich, aber ich habe das irgendwie nie so verwendet, weil ich da gibt es ja auch unglaublich viele Foren, Flirts, Chats und weiß ich was alles. Es gibt ja Tinder, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir nie gedacht, dass es was für mich wäre. Das Problem ist bei mir, dass ich inzwischen auch irgendwie den Antrieb verloren habe. Nein, darfst du nicht. Mensch, hör auf. Du kannst ja jetzt noch nicht aufgeben mit 27. Wenn du jetzt, und selbst wenn du jetzt 47 wärst, würde ich dir noch sagen, komm, ran an den Speck. Aber mit 27 darfst du nun wirklich nicht aufgeben. Und wenn du diese Wege des Internets noch nicht gegangen bist, dann versuch das doch einfach mal. Du hast ja nichts zu verlieren. Du Du kannst ja nur gewinnen. Wenn es nicht funktioniert, stimmt, okay. Ja. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Du musst, ich glaube also, du musst so viele Möglichkeiten, die es nur irgendwie gibt, musst du beackern. Mhm. Du hast einen großen Freundeskreis, sagst du. Ja. Da sind doch wahrscheinlich auch wieder irgendwie Mädels drunter und davon ja, Freundinnen und... Die meisten Freunde sind auch alles Elektrotechniker, die haben ein paar Freunde, Freundinnen, ich habe auch in meinem Freundeskreis ein paar, aber die sind meistens entweder alle vergeben oder es sind eben dann die Freunde von meinen Kumpels. Das ist nicht so. Hast du denn einen guten besten Freund? Ja, also ich habe es aber eigentlich keinem direkt erzählt, dass es so ist. Ach so, ich bin keiner, der redet wirklich mit Leuten über solche Sachen. Ich bin, also meine ganzen Freundschaften sind alle ziemlich kumpelhaft. Verstehe. Wir setzen uns irgendwo zusammen, trinken Bier und gehen irgendwie in eine Kneipe oder schauen halt einen Film an oder sowas, aber danke für dein Vertrauen, dass du dann aber jetzt hier bei mir so offen sprichst. Dann vermute ich ja fast, dass du das so noch nie jemandem erzählt hast. Ich habe das nie jemandem erzählt und ich glaube, meine Eltern, die haben irgendwie schon die Vermutung, dass ich schwul bin. Die haben irgendwelche Anspielungen in die Richtung schon gemacht, aber Das bist du nicht? Nee. Nee, also immer könnte man ja offen drüber reden, ob du vielleicht in die Richtung gehen möchtest. Das vermutet aber mein ganzer Bekanntenkreis inzwischen schon, glaube ich. Also definitiv keinen Bock auf Männer? Ja. Nee. Nee. Mensch, lieber Bernd, also ich kann dir nur sagen, versuche und gib bloß jetzt noch nicht auf, das ist viel zu früh. Also was ich definitiv halt noch machen wollte, ich habe auch noch nie geküsst und das will ich, also das tut mir fast mehr weh als das mit dem Sex, dass ich das noch nie gemacht habe. Also auf dass du bald geküsst wirst. Das, danke. Das wünsche ich dir von Herzen. Alles Gute, Bernd. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier haben wir die Kirsten noch. Hallo Kirsten. Hallo Kirsten. Domian. 41. Entschuldige, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir sind schon ganz spät dran. Leg los. Weswegen hast du schon keinen Sex oder lange vielleicht keinen Sex? Ja, weil ich leider nur noch durch meine Krankheit seit 2013 im Aktivrollstuhl unterwegs sein kann. Und seit 2014 hatte ich keinen Sex mehr. Und du bist immer hast du gerade gesagt, Aktivrollstuhl? Ja. Ja, das ist also ein Rollstuhl, der von alleine fährt. Oder was ist ein Aktivrollstuhl? Ja. Was für eine Erkrankung hast du? Multiple Sklerose, leider. Das habe ich, wenn du es gerade gesagt haben solltest, nicht verstanden. Hast du, als die Krankheit ausgebrochen ist, in einer Beziehung gelebt? Ja. Und wie? Habe ich. Und wo ist dein Partner jetzt? Der lebt mit seiner neuen Dame woanders zusammen, weswegen, die er über arge Maßnahmen kennengelernt hatte. Weswegen hat er dich verlassen? Ich habe ihn verlassen. Du hast ihn verlassen? Ja, ich habe ihn rausgeschmissen aus der Wohnung. Weil er fremdgegangen war? Ja. Ach so, das hatte also jetzt nichts mit deiner Erkrankung zu tun, oder? Doch. Ist er, doch. Doch, auch. Ah, also weil er keinen Sex mehr mit dir haben konnte, ist er fremdgegangen und hast du ihn rausgeschmissen. Unter anderem, weil er mich finanziell ausgenutzt hatte und meinte, wir würden das noch schaffen, aber es funktionierte leider gar nichts mehr. Wie lange warst du denn mit ihm zusammen gewesen? Knapp. Wir kannten uns 5 Jahre, wir waren aber nur 4 zusammen. Na ja gut, aber ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Ja. Hast du denn, jetzt hast du diese Zeit keine sexuellen Erlebnisse mehr gehabt? Hast du Sehnsucht danach? Ja. Hab ich. Was unternimmst du, um vielleicht das zu erleben? Möchte ich gerne, aber dafür muss ich hier aus dem Pflegeheim rauskommen. Achso, du lebst in einem Pflegeheim? Ja, leider. Dauerhaft? Wurde mir so von meiner ersten Betreuerin initiiert worden. Das heißt, die Krankheit hat dich so umgehauen innerhalb dieser kurzen Zeit, dass du nicht mehr allein in einer Wohnung leben kannst. Ja, erstmal. Gibt es denn die Hoffnung, dass du in deine Wohnung zurückgehen kannst? In eine Wohnung. Die ist schon aufgelöst, deine Wohnung. Ja, genau. Die gibt es gar nicht mehr. Das stelle ich mir sehr hart vor. Ist es auch. So in deinem Alter 41 Jahre und innerhalb von so kurzer Zeit hat sich alles verändert. Ja. Vor allen Dingen, als die Krankheit ausbrach vor 6 Jahren, da wog ich leider noch 125 Kilo. Mhm. Und ich bin halt bloß 1,56 kurz. Das war viel zu viel. Das leider. Glaube ich. Liebe Kirsten, tut mir jetzt sehr leid, dass die Sendung vorbei ist. Aber wir werden uns gleich bei dir wieder melden. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Alles Liebe. Tschüss. In der Technik heute Nacht. Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.